Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Oh. Mal anfangen, wa? Ja, mach das. Ja, hallo zusammen. Hier ist der Flo, einer der Koordinatoren der AG Europa und auch einer, der bei der Initiative Gemeinsam Europa Wahlprogramm mitmacht. Und ja, ich habe den Gilles, der auch Koordinator der AG Europa ist, bei mir und wir wollten euch ein paar Sachen kurz zur Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm sagen und euch die Initiative ein wenig näher bringen. Hallo Gilles. Guten Abend. Ja, jetzt sind die Fragen weg. Ach genau. Kannst du uns kurz erzählen, was die Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm überhaupt ist? Jo, der Titel sagt schon einiges. Es erinnern sich bestimmt einige Leute daran, dass wir in Neumarkt einen großen Antrag angenommen haben, der eigentlich das Gros, fast alles aus unserem Bundestagswahlprogramm geworden ist. Und sowas ähnliches, also eigentlich das gleiche quasi ist es diesmal auch. Es geht darum, ein oder mehrere große Anträge zusammenzubekommen, die dann in Bremen der Parteibasis vorgestellt werden und damit die überhaupt eine Chance haben, angenommen zu werden, ist das Ziel, die Debatte vorzulagern während der Entstehung der Anträge und auch danach, also es gibt so eine Umfrage, kommen wir gleich zu, damit die Leute den Eindruck haben, okay, wir wissen Bescheid darüber, was in diesem großen Antrag drin ist und wir können tatsächlich darüber abstimmen. Okay, und wie läuft das Ganze ab? Wie hat das angefangen? Ja, erzähl doch mal ein bisschen dazu. Angefangen, ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst die Idee hatte. Keine Ahnung. Aber entstanden ist das Ganze aus der Feststellung, dass wir eigentlich einen weiteren Parteitag bräuchten. Ich kann es kurz erklären. Wir haben ja Bremen, wo wir Vorstand und Schiedsgericht neu wählen. Danach haben wir Bochum 2 Anfang Januar, wo wir die Aufstellungsversammlung für die Europawahl machen werden. Und dann ist schon die Europawahl im Mai. Dazwischen kommt nichts. Und wer mitgezählt hat, hat festgestellt, ja, wann machen wir das Programm für diese Europawahl? Das fehlt. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass da, selbst wenn ein bisschen Zeit bleibt bei den zwei, die existieren, bei den zwei Parteitage, die existieren, das ist trotzdem nicht reich für eine lange Debatte, wie wir sie sonst kennen, zum Beispiel aus Bochum 1. Deswegen haben sich ein paar Leute zusammengetan, die gesagt haben, komm, das mit der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm bzw. Europawahlprogramm, das machen wir jetzt nochmal. Und wir haben sogar ein bisschen geupdatet sozusagen. Also diesmal haben wir die Umfrage an allen Mitglieder schicken können. Vielen Dank dafür an den Vorstand. Und ja, du hast noch die Frage gestellt, wie das Ganze denn abläuft. Es gab eine erste Umfrage, wo wir ein paar Fragen zur Struktur des Programms und zur Vorgehensweise gestellt haben, damit die Leute den Eindruck haben, okay, wir sind abgeholt worden. Also es geht tatsächlich darum, dass wir eine möglichst große Legitimation für das Vorhaben haben wollten, weil sonst ist es halt blöd, wenn die Leute einfach ablehnen, weil die meinen, okay, hat uns keiner gefragt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alle gefragt. Also jedes einzelne Mitglied, was irgendwie seine Adresse richtig dokumentiert hat in der Mitgliederverwaltung, hat eine Mail von uns bekommen. Danach haben wir Anträge gesammelt. Es sind 180, glaube ich, zusammengekommen. Und die haben wir jetzt wieder rausgeschickt. Also eine zweite Umfrage, die eben fragt, okay, welche von denen wollt ihr in dem großen Antrag haben? Das ist jetzt der Punkt, wo wir dran sind. Okay, danke. Da ist hier jetzt die Umfrage läuft jetzt im Moment, ist auch an alle Mitglieder rausgegangen. Weißt du, wie lange die läuft, beziehungsweise wann die Deadline ist dafür? Die Deadline dafür ist am 11.10. um 11.10 Uhr. Da läuft sie ab. Ah, okay. Also haben die Leute jetzt noch ein bisschen Zeit. Wie sieht das mit Besprechungen aus? Ist da irgendwas geplant, dass die Leute sich zum Beispiel im Mumble oder auch im Real Life treffen können, um über die Anträge zu sprechen? Genau, also es sind, wie gesagt, schon viele Anträge zusammengekommen. Deswegen ist es immer die Frage, ja, wie mache ich das denn, wenn ich nicht zu allen eine Meinung entwickeln kann oder will oder mir den Eindruck habe, okay, ich weiß gar nicht, worüber da gesprochen wird. Es gibt Antragsbesprechungen, die sollte man wahrnehmen, die könnte man aber, die kann man auch selber organisieren, letzten Endes. Wir haben dafür eine Seite, also wer im Wiki nach der Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm, genau diesen Wortlaut, sucht, der wird auch fündig. Und auf der Seite, der erste Link ist zu der Liste der Termine für die Antragsbesprechungen. Wichtig, organisiert welche selber. Also sind schon welche da, ich guck mal gerade drin, zum Beispiel am 7. um am 8. gibt es insgesamt 4 verschiedene Antragsbesprechungen, aber sind welche Mumble momentan drin, aber es spricht nichts dagegen, welche auch mal in Real Life zu machen. Das wäre doch schon mal, finde ich, ganz cool. Also ich kann es nur empfehlen, macht das und bildet euch eine Meinung zu diesen Anträgen und macht euch eine Liste. Also macht euch eine Liste, welchen Antrag will ich, welcher Antrag, keine Ahnung, welcher Antrag will ich nicht. Weil wenn ihr die Umfrage vor euch habt, dann müsst ihr mehr oder weniger auf einen Schlag antworten. Aber vielleicht kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Ich habe nur noch eine Frage eigentlich. Was passiert denn als nächstes? Nachdem genau. Die Umfrage abgeschlossen ist und alle Mitglieder mitgemacht und abgestimmt haben, was passiert dann mit den Daten? Ja, dann rode ich kurz zurück. Damit genau das passiert. Also ich meine, die Anfrage läuft so oder so ab am 11.10., aber damit möglichst viel dabei rauskommt, damit möglichst viele, wir möglichst viel Input haben und die das Ergebnis möglichst repräsentativ für das, was die Basis will, ist empfehlenswert, sich wirklich eine Liste zu machen, wie ich gesagt habe, und die Umfrage in einem Rutsch zu beantworten. Der Punkt ist, man kriegt in der Mail so einen Token, um diese Umfrage beantworten zu dürfen. Verliert man den, indem man zum Beispiel aus dem Fenster rausklickt oder das Fenster zumacht und so weiter, haben wir den tatsächlich einfach verloren. Dann kann man die Umfrage nicht mehr beantworten. Ist leider so. Theoretisch kann man speichern und wieder später weitermachen, aber die Gefahr ist gegeben, zumindest, dass da was schief läuft. Das wollten wir nicht und deswegen haben wir empfohlen, dass die Leute sich eine Liste machen. Wenn die Antworten alle da sind, dann werden sie erstmal natürlich öffentlich gemacht. Und dann macht sich das Team der Initiative daran, diesen offiziellen Sammelantrag zu schreiben. Also wir nehmen einfach alle Anträge, die über 25% Zustimmung hatten, und packen sie. Schon mal? 75%. Genau, 75. Packen sie in einem Sammelantrag für Bremen. Dann stellen wir den möglichst schnell ein. Das Ziel ist Mitte in Oktober. Damit weitere Piraten die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Zum Beispiel zu sagen, hey, gefällt mir gar nicht, ich passe das an, ich ändere was, wie auch immer. Also wir wollen ja nicht irgendwie, keine Ahnung, nur den einen Antrag stellen, der dann angenommen werden muss, sondern es ist ein Angebot an die Basis, eine Anregung auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und Hauptsache, es entsteht am Ende ein gutes Programm. Es muss nicht zwangsweise das Originalantrag sein. Und wann wird dieser Antrag eingestellt? Kannst du das noch kurz sagen? Mitte Oktober. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, was wir für eine Deadline uns gesetzt haben. Ich glaube am 17. Okay, dann wir wissen ja jetzt, dass die Antragsfrist läuft ja bereits für Bremen, also die Antragsfrist ist jetzt am 1. eröffnet worden, das Antragsportal für Bremen, und die läuft durch bis zum 30. Das heißt, wenn wir denn so am 17. den Sammelantrag der INI reinstellen, dann haben die Leute noch ungefähr 2 Wochen Zeit, einen eigenen draus zu machen. Genau. Ja, genau. Die Daten von der Umfrage haben wir ja am 11. bereits da. Wir werden natürlich versuchen, schneller als der 17. zu sein, aber das ist die Deadline. Also spätestens dann steht so ein Sammelantrag. Jo, super. Dann danke ich dir erstmal schön für die Informationen. Möchtest du noch was sagen? Nur dazu aufrufen, mitzumachen. Also ich, es ist mir natürlich wichtig, dass wir ein gutes Programm für die Europawahl haben. Aber allein aus dem Prinzip, also aus der Perspektive von Teilhabe. Es ist einfach cool, dass so viele Leute Anträge geschrieben haben. Also deswegen rufe ich dazu auf, diese auch zu bewerten, weil es wäre sonst schade. Also es ist einfach eine coole Initiative. Das hat sich, ich hatte ein bisschen Zweifel am Ende und das ist doch ziemlich gut geworden, finde ich. Also jetzt von der Orga-Perspektive betrachtet. Wäre cool, wenn es auch inhaltlich was Tolles werde. Danke euch. Ja, auch von mir schönen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.